Deutschlandfunk, Rock etc. Vor gut 10 Jahren begann die rasante Karriere der englischen Band Oasis. Die Musiker selbst halten ihr Ensemble für die größte Rockband der Welt, in der Nachfolge der Beatles und der Rolling Stones. Tatsächlich hat die Band nicht nur die englische Musik der 90er Jahre dominiert. Inzwischen ist es allerdings deutlich ruhiger um Oasis geworden. Kopf der Band ist immer noch der Gitarrist Noel Gallagher. Paul Baskerville hat ihn in den letzten Jahren mehrfach getroffen und resümiert mit ihm die Laufbahn von Oasis. Supersonic, die Debütsingle von Oasis 1994. Ist der Enthusiasmus, den Noel Gallagher jetzt noch für Oasis empfindet, anders als die reine jugendliche Energie aus der Anfangsphase der Band? Yeah, because back in the day when I first met you, you see, I wouldn't have known what the next 6 months had in store at all. And then when I met you again after Morning Glory, I wouldn't have had a clue what the next year had in store. Ja klar, als ich dir damals zum ersten Mal begegnet bin, wusste ich gar nicht, was in den folgenden 6 Monaten auf mich zukommen würde. Als wir uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Morning Glory wieder trafen, wusste ich auch nicht, was das Jahr mit sich bringen würde. Inwiefern wir auf dem Weg nach oben waren, war unklar. Heute weiß ich genau, wie der Verlauf sein wird, wenn wir eine Platte rausbringen. An dem Tag, als Morning Glory erschien, hatten wir keine Ahnung, dass wir in dem Jahr 18 Millionen Platten verkaufen würden. Jetzt wissen wir, dass es nicht passieren wird. On the day the Morning Glory came out, we didn't know we were going to sell 18 million albums that year, you know. But like now we know we're not going to. Hat er sich daran gewöhnt, dass Oasis global gesehen nicht mehr ganz so erfolgreich sind, wie sie es einmal waren? Kommt es einem vor, wie der langsame Weg nach unten? I haven't got a problem with it at all, you know, it is what it is. You can't, I don't get freaked out by it. You know, I'm just ich lasse mich nicht wegen Verkaufszahlen verrückt machen. Ich freue mich, dass wir unser Potenzial erfüllt haben, als wir jung waren. Wenn das nächste Album doch extrem erfolgreich wäre und ich müsste so fleißig mit 37 sein, wie ich mit 27 sein musste, würde ich wahrscheinlich einen absoluten Nervenzusammenbruch bekommen. Ich freue mich, dass der große Erfolg zum richtigen Zeitpunkt in meinem Leben kam. I'm glad it happened at that time when I was that young, you know. Don't Look Back in Anger von Oasis von dem Morning Glory Album. Alan McGee von Creation Records entdeckte die Band. Nachdem er die ersten Demos hörte, sagte er zu Noel, du wirst ein Millionär werden. Glaubte Noel das damals auch? We thought we were the best. We just didn't think everybody else would think that as well. Do you know what I mean? Wir hielten uns für die Besten, aber wir glaubten nicht, dass alle anderen das auch so sehen würden. England ist ein komischer Ort. Es hätte anders kommen können. Wir wurden die größte Band der Welt, aber wir hätten auch eine obskure Pubband werden können, die dieselbe Musik spielt, die wir jetzt spielen. Ich denke letztendlich, dass es unsere Vorbestimmung war. We could still be some obscure pub band now, playing the kind of music that we play, you know. I don't know, I just think we were destined for it. It was just our destiny. Oasis kommen bekanntlich aus der Arbeiterklasse in Manchester. Die Gallagher Brüder sind die Söhne einer irischen Einwandererfamilie. Hat ihre einfache Herkunft und deren Attitüde ihren Berufsweg stark geprägt? I think it definitely helped to the work ethic when we first started. Because up until now, we've always worked really, really hard at what we've done. Es hat uns auf jeden Fall geholfen, was die Arbeitsethik betrifft. Wir haben bisher immer sehr hart gearbeitet und lehnen harte Arbeit nicht ab. Wir haben immer die größten Gigs gespielt, die wir konnten, und die ausgedehntesten Tourneen mitgemacht. Unsere irisch-Manchester-Herkunft hat uns diese fleißige Einstellung eingeflößt. Nun nach 12 Jahren in einer Band passiert es mir schon, dass ich morgens aufwache und denke, heute habe ich null Bock. Aber immerhin wurde ich 35, bevor ich anfing, mein Spielzeug aus dem Kinderwagen zu werfen. Jetzt sage ich schon, dies will ich nicht, das will ich nicht. Ich habe nichts gegen Arbeit. Es ist manchmal schwierig, die Motivation zu finden. Aber wenn ich loslege, ist es okay. Yeah, I don't mind the work. You know what I mean? When it's there, I do it. You know, to get myself motivated to actually start doing it is a bit of a struggle. But once I'm into it, I'm into it. You know. Maybe. Yeah. Live Forever von Oasis, von ihrem Debütalbum Definitely Maybe 1994. Noel Gallagher ist bekannt dafür, dass er andere Bands scharf kritisiert. Was ist dafür der Hintergrund? Ist er dadurch bemühter, sich mit Oasis von den Bands abzuheben, die er gerne zerreißt? I have been critical of other bands' music, but that's only because I don't like it. I'm not saying, you know, it's not like... Ich bin schon anderer Musik kritisch gegenüber gewesen, aber nur, weil ich sie nicht gemocht habe und nicht, weil ich als Minister für Musik bestimmte Musik offiziell für Scheiße erkläre. Ich werde nach meiner Meinung gefragt und ihr seid dazu herzlich eingeladen. Ich bin aber noch kritischer meiner eigenen Musik gegenüber. Aber die meisten Bands sind schon scheiße und machen nur Musik aus reinem Selbstzweck. As critical as I am of other people's music, I'm more of my own. Most bands are shit anyway. Well, nothing to say for themselves. Gallagher betrachtet Oasis gerne als eine der letzten großen klassischen Rockbands, und zwar nach der Tradition der Beatles und Stones. Aber diese Gruppen hatten ihre experimentellen, psychedelischen Phasen, während Oasis einen eher begrenzten Horizont haben. Warum so wenig experimentierfreudig? We don't do dance music. I'm probably the only person in the band who's got any dance background, because I was in Manchester at the time of the... Wir machen eben keine Tanzmusik. Ich bin wahrscheinlich der Einzige in der Band, der überhaupt ein bisschen aus einem Tanzumfeld kommt. Ich war in Manchester zum Zeitpunkt der Tanzmusikrevolution. Die anderen Bandmitglieder stehen aber auf die Beatles und die Stones und die verdammten Sex Pistols. Außerdem nehmen wir keinen LSD. Naja, Go Let It Out ist ein bisschen psychedelisch. Hier und da gibt es einen Hauch von Psychedelia bei Oasis. Ich mochte die psychedelische Phase der Beatles, ich bin aber kein großer Psychedelia-Fan, Punkt. I don't listen to a lot of psychedelic music, you know. I like the Beatles psychedelic period, but that's all it was. I'm not a big fan of psychedelic music, you know, per se. Go Let It Out von Oasis, von dem Album Standing on the Shoulder of Giants 2000. Es hörte sich eben so an, als ob er sich mit gewissen Grenzen abgefunden hat, die er nicht überschreiten kann und will. And I say this without any fucking hint of irony at all. It's like we're not that talented. I'm a pretty good songwriter, right? But I can't play the piano. Ich sage das jetzt ohne falsche Bescheidenheit. Wir sind nicht so besonders talentiert. Ich bin ein ganz guter Songwriter, aber ich kann das Klavier nicht spielen. Du musst verstehen, in den letzten 10 Jahren war ich immer die treibende Kraft in dieser Band. Die Beatles hatten 3 große Visionäre. Das war ihr Glück. John Lennon schrieb 4 Songs pro Album. Ich wünsche, ich wäre in der Position. Meine 4 Songs wären großartig. Ich musste 16 bis 20 Songs pro Jahr seit 6, 7 Jahren schreiben. Ich habe vielleicht nicht dieselbe Vorstellungskraft, die Lennon und McCartney hatten. Ich kann nur das spielen, was ich spielen kann. Ach so, ja, und die Beatles hatten George Martin. I haven't got that sense of imagination that maybe Paul McCartney or John Lennon had. Like I say, I can only play what I can play, you know. And they had George Martin. Die Gallagher-Brüder sind wirkliche Proletarier, während Noels Vorbilder, die Beatles und die Stones, Gebildete waren, weil sie eher eine Mittelstandserziehung genossen haben und sie hatten viele Bücher gelesen und hatten vielleicht dadurch mehr Tiefgang. Noel hat immer zugegeben, dass er ungern liest. Yeah, that's true. Yeah, the Beatles are middle class, the Rolling Stones are upper middle class, you know. Even the Sex Pistols weren't university. Ja, das stimmt. Die Beatles und die Rolling Stones waren aus dem Mittelstand. Die Stones sogar aus dem oberen Mittelstand. Sogar die Sex Pistols gingen zur Universität. Es gibt eine Sache, die ich mir wünsche, dass ich Klavier spielen könnte. Es gibt dann so viel mehr Raum für Songwriting, weil ein Klavier ein verdammtes Riesending ist. Ich finde ansonsten, dass ich nicht mehr belesen sein müsste. Ich wäre ein besserer Textschreiber, wenn ich überhaupt dazu Bock hätte. Aber es ist eine Frage der Perspektive. Ich werde auf der Straße von Menschen angesprochen, die mir erzählen, wir seien besser als die Beatles oder dass wir ihre Beatles waren. Ich kann dann nur lachen, aber letztendlich, wer sagt es? Es sind alles nur Meinungen. You just laugh and you go fucking yeah, whatever. But then you think, well, you know, who's to say? Here's another Sunday morning. What? Sunday Morning Call von dem Album Standing on the Shoulder of Giants. Glaubt er noch an die Wichtigkeit und die Relevanz von Oasis und der Rockmusik im kulturellen Sinne? I don't even think people take music as seriously as they used to. You know, I mean, like the likes of me and you would go and buy second-hand records, you know, on vinyl and stuff like that. Ich glaube, die Leute nehmen Musik überhaupt nicht mehr so ernst wie früher. Typen wie du und ich haben noch Second-Hand-Platten auf Vinyl gekauft. Und wir könnten uns stundenlang darüber unterhalten, wie wir zum ersten Mal The Jam live gesehen haben. Die Kids heute haben keinen Bock. Sie wollen nur ihre neuen Turnschuhe und das neueste Computerspiel. Für ein 16-jähriges Kid aus einer Sozialwohnung in London bin ich ein bisschen relevant, weil ich selber aus einer Sozialwohnung in Manchester komme. Aber ich bin 35, er ist 16. Sie besitzen alle Kanonen inzwischen. Wir besaßen nur Haschisch. Ich versuche nicht relevant zu sein. Ich würde nie versuchen, eine Platte zu machen, die gezielt für einen 16-Jährigen gedacht ist. Wenn ich jetzt brutal ehrlich bin, wenn wir die großen Open-Air-Gigs spielen, gucke ich raus und suche vergeblich nach Leuten, die in meinem Alter sind. Das verunsichert mich schon. Ich denke, es sind Kids. Sie könnten meine Kinder sein. Ich bin überrascht, dass die Hip-Musikzeitung NME in England uns noch cool findet und dass sie uns noch Preise verleihen. Es ist erstaunlich. Es kommt daher, glaube ich, weil wir ehrlich sind. Wir haben nie versucht, uns als was anderes zu verkaufen, als das, was wir sind. Just saying, look, you know, fuck it. It is what it is, you know. We've never really tried to sell anybody anything other than what we are. Dream. Little by Little von dem Album Heathen Chemistry, das war ihr letztes Album, Oasis. Wie harmonisch sind die Verhältnisse innerhalb der Bands? Herrscht immer noch Mord und Totschlag nach 10 Jahren? Honestly, there's only one problem in the band, that's Liam. No. And he's not a problem, sometimes he drinks. Es gibt nur ein Problem in der Band, Liam. Er ist auch nur ein Problem, wenn er trinkt. Die anderen kommen gut miteinander aus. Ich freue mich auch auf sie. Ich freue mich nur auf Liam, wenn ich weiß, dass er nicht betrunken oder schlecht gelaunt ist. Wenn er blau oder mies gelaunt ist, ist er der schlimmste Mensch überhaupt. Aber wenn er gut gelaunt ist, ist er ein netter Typ. When you see him, he's all right and he's in a good mood. He's a nice guy. Don't Go Away von Oasis von dem Album Be Here Now, 1997. Als ich Noel zum ersten Mal vor 10 Jahren begegnet bin, hat er mir versprochen, dass er sich spätestens in 10 Jahren in einer Entzugsklinik aufhalten würde. Er hat sein Versprechen doch nicht gehalten. If I thought I could have done it privately, I would have gone and done it. Instead, I stayed in on the couch under a fucking sleeping bag watching. Wenn ich es anonym hätte machen können, hätte ich eine Entziehungskur gemacht. Stattdessen lag ich auf einem Sofa in einem Schlafsack und guckte Komikervideos, um von Drogen wegzukommen. Wenn ich nicht so in der Öffentlichkeit stehen würde, hätte ich mich behandeln lassen. Es ist immer nett, im Krankenhaus zu sein, mit netten Krankenschwestern, die sich um einen kümmern. Es wäre aber in der Boulevardpresse erschienen. Ich wollte nicht, dass meine Mutter das liest. Außerdem dachte ich, warum soll ich 20.000 Pfund pro Woche ausgeben, um eine 2.000 Pfund pro Woche Kokainsucht zu bekämpfen. Dann kann ich genauso gut süchtig bleiben, es ist billiger. Und dann hätte ich keine Lust auf die anderen Idioten, die man im Krankenhaus treffen würde. Schauspieler und Fernsehmoderatoren, die da sind, weil sie unter Stress leiden. Ich freue mich, dass ich die Entziehungskurse aber gemacht habe. Ich bin überrascht, dass ich so lange drogenfrei gelebt habe. I'm glad I've stayed off drugs for so long. Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. Feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe Das war Rock etc. mit einer Sendung über die englische Band Oasis von Paul Baskerville.